Warum hat Gott Rahab erwählt? Weil sie freundlich war, weil sie den Kundschaftern geholfen hat. Warum erwählt Gott Maria, die wir ja als evangelische Christen ein wenig stiefmütterlich behandeln, weil sie andere Fraktionen der Christenheit besonders stark betonen? Aber es lohnt sich, bei Maria zweimal hinzuschauen. Warum erwählt Gott Maria? Was ist das Geheimnis? Davon abgesehen, dass wir das letztlich nie genau wissen, gibt es ein paar Hinweise in der Bibel, die uns helfen können. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz an. Gott lässt sich nicht täuschen von irgendeiner äußeren Variante, die wir mal kurz auflegen oder spielen. Gott sieht das Herz. Und so wird ein Teenager zur Mutter des lebendigen Gottes. Und so wird Rahab die Einzige, die den Bann, den das Volk Israel an Jericho vollzieht, überlebt. Weil Gott das Herz sieht. In dem Gebet, das wir eben gehört haben, ist gegen Ende deutlich geworden, worum es mir heute Abend noch einmal geht. Sozusagen im zweiten Teil, was auf diesem Weg, auf dieser Reise zum Gebet hin mir ganz wichtig ist und was mit dem Satz mit Offenheit beten nicht wirklich gut umschrieben ist. Aus irgendeinem Grund sind auf dem E-Mail-Weg zwischen Kassel und Hamburg meine Untertitel so ein bisschen verloren gegangen. Denn irgendwann hat Rahab mal gesagt, ich verlasse mich jetzt auf dein Wort und auf deine Verheißung. Das Entscheidende im Gebet ist nicht, was wir sagen, sondern das Entscheidende im Gebet ist, was Gott sagt. Ich weiß, dass das immer schwierig ist, wenn man Dinge gegeneinander ausspielt. Natürlich ist auch unser Reden wichtig. Natürlich hört Gott uns wie ein Kind, das zu seinen Eltern spricht. Aber das, was unsere Situation ändert, das, was in unserem Gebet sozusagen Auswirkungen hat, ist, dass Gott redet. Und deshalb ist ganz wichtig, dass wir heute Abend noch nachdenken darüber, wie wir hören lernen. Es ist doch kein Zufall, dass das Glaubensbekenntnis Israels, das Shema Israel, das Wort steckt ja schon drin, mit Höre anfängt. Shema heißt hören, horch, hör genau hin. Ja? Höre Israel, Yahweh ist der einzige Gott. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit allen deinen Kräften. Verstehen wir, in diesem alten Glaubensbekenntnis wird uns vermittelt, der Weg zur Liebe Gottes und dazu, dass wir Gott lieben, geht über das Hören. Und das Hören fällt uns so schwer. Gute Melodie. Es gibt kein Hören ohne Gehören. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir heute Abend, wenn wir sozusagen diese erste Etappe miteinander gehen, uns das klar machen. Gott will, dass wir hören. Samuel im Alten Testament, ich finde es so furchtbar, dass es über die Zeit Samuels heißt, und das Wort des Herrn war selten geworden in Israel. Was wird es im Rückblick mal bei unserer Zeit heißen? Ist es so wie in den Briefen des Apostels Paulus beschrieben, lasst das Wort Christi reichlich wohnen unter euch, oder werden wir im Rückblick, wenn andere mal unsere Zeit beschreiben, auch zu hören bekommen, das Wort des Herrn war selten unter ihnen, es gab Tempeldienst, das war alles da, aber das Wort des Herrn war selten? Ist doch kein Zufall, dass wir sozusagen diese Überlieferung bekommen in dem Beispiel eines Kindes, das für Gott beiseite getan wird, das Gott geschenkt wird und dass dieses Kind lernen muss, den Satz auszusprechen, rede Herr, denn dein Knecht hört. Versteht ihr, das ist erstmal eine historische Geschichte für mich, eine Begebenheit, die sich an einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort des Lebens Gottes mit seinem Volk zugetragen hat. Aber es ist auch eine Symbolgeschichte für uns heute. Denn wenn das Wort des Herrn unter uns selten geworden ist, dann hilft nur, dass es wieder Menschen gibt, die sagen, rede Herr, dein Knecht hört. Und die Ironie bei der Geschichte ist, dass derjenige, der dem anderen sagen kann, dass er hören soll, derjenige ist, der schon längst nicht mehr hört. Oder zu dem das Wort des Herrn schon längst nicht mehr ergangen ist. Der eigentliche Prophet, der eigentliche Priester, der eigentlich hören sollte, der kann nur noch Samuel, der ja das personifizierte Hören in seinem Namen ist, der kann nur noch Samuel sagen, wenn du die Stimme wieder hörst, dann sag doch, rede, dein Knecht hört. Das zeigt uns, wie leicht es wird, dass wir nicht mehr hören. Und ohne Hören kein Gehorchen. Und das Hören wächst aus dem Gehören. Samuel ist der, der Gott gehört, der für Gott abgesondert ist. Hören und Gehören gehören untrennbar zusammen, so wie ich vorhin im ersten Teil gesagt habe, dass die Wesensoffenbarung Gottes und das, was er will, untrennbar zusammengeht, dass wir Gott nicht bekommen mit seinen Taten, ohne dass wir ihn selbst bekommen. So ist es bei uns genauso. Hören und Gehören, das, was wir sind und das, was wir wahrnehmen, gehören untrennbar zusammen. Und immer wieder in der Bibel finden wir diese Erfahrung, Menschen, die auf Gott hören, sind auch Menschen, die Gott gehören. Und in diesem Zusammenhang hat Gott uns hineingestellt, so hat er gehandelt in der ganzen Geschichte. Manchmal ist es mit dem Hören schwer. Und dann fällt uns als Antwort ein, dass wir selber reden. Nicht wahr? Wir kennen das ja, wenn man mit Menschen zusammen ist, irgendwann kommt so eine peinliche Stille und jeder überlegt sich, wie kann ich denn jetzt die Stille unterbrechen? Was könnte ich denn jetzt machen? Ja, schönes Wetter heute. In der Bibel gibt es für die Momente, die manchmal furchtbar lang und schmerzhaft sein können, noch ein anderes Wort, die Steigerung von Hören. Harren. Und der Weg zum Beten als hörendes Gebet führt über das Harren. Wenn wir uns die Psalmen vorstellen, ohne dieses Wort verlieren wir einen ganz, ganz großen Teil dieses Gebetsbuches. Harren ist mehr als Hören. Harren ist auch mehr als Warten. Harren ist eine Haltung, in der man in seiner tiefsten Berührtheit und Angefochtenheit nichts anderes mehr tun kann, als alles auf diese eine Karte zu setzen. Und sagen, ja, Gott, du, nur von dir kann mir Hilfe kommen. Ich habe keine Ahnung, wie es passieren kann. So wie Rahab, was für Chancen habe ich eigentlich noch? Und manchmal setzt Gott in unser Leben das Harren hinein, wenn uns das Hören so schwer fällt. Und wenn wir dann es nicht übertünchen mit unserem Reden, sondern wenn wir dann vom Hören zum Harren kommen, dann kann Gott ganz neu zu uns sprechen. Denn das wirklich Verändernde geschieht durch das, was Gott zu uns sagt. Ich glaube auch, dass Stille, die nicht einfach nur Abwesenheit von Lärm ist, nur da entsteht, wo wir Menschen hörbereit sind und wo wir harren. Es gibt viele Stille, die einfach nur bedeutet, es ist kein Geräusch da, aber das ist noch lang nicht das, was die Bibel mit Stille meint. Und der Weg zum Gebet führt über das Hören, über das Gehören, über das Harren hinein in die Stille. Der liebe alte Graf von Zinzendorf, der hat mal ein schönes Gedicht verfasst und auch ein Lied, ich weiß es nicht mehr genau, eine Zeile davon, die lag jahrelang auf meinem Schreibtisch. Gottes Führung fordert Stille. Wo der Fluss noch selber rauscht, wird des ewigen Vaters Wille mit der eigenen Wahl vertauscht. Und ich habe das so oft in meinem Lebensweg bestätigt gefunden. Gottes Führung fordert Stille. Wenn alles bei uns Betrieb und Bewegung ist, kann Gott nicht reden. Wenn unsere Stille nur Abwesenheit von Lärm ist, kann Gott nicht reden. Es braucht das Offensein dafür, dass wir wirklich auf ihn warten und ihm begegnen wollen, dass wir die Veränderung durch das erwarten, was nur er uns sagen kann. Und Gott wartet auf die Momente in unserem Leben. Manchmal wird das Wort Gottes selten unter uns, weil wir nicht bereit sind, dafür den Preis zu bezahlen. Und das fällt jemandem wie mir schwer. Ich bin so vom Naturell her Choleriker. Und ich bin jemand, der, ohne dass es jetzt selbstlobend klingen soll, einfach nur als Kurzbeschreibung, Sie kennen mich ja nicht so gut, bevor viele andere Feuer geschrien haben, habe ich schon gelöscht. Meistens nicht die Brände, sondern irgendwo anders, aber immerhin. Und für mich ist es ganz arg schwer, nicht erstmal alles selbst zu tun, was ich tun kann, nicht mal meine Möglichkeiten auszuschöpfen, damit dieser abergläubische Satz, dass in unserem Ende Gottes Anfang liegt, zu seiner Wahrheit kommt. Warum sage ich, dass dieser Satz in unserem Ende liegt, Gottes Anfang abergläubisch ist? Weil wir ganz schön arm dran wären, wenn Gottes Anfang erst in unserem Ende läge. Ich weiß, was der Satz sagen will und damit sich nachher keiner bei mir beschwert, weil das ein ganz wichtiges Wort für ihn in seinem ganzen Leben war. Ich verstehe das. Aber Gott sei Dank ist Gottes Anfang und Gottes Anfangen nicht abhängig von unserem Ende. Sondern wir beschreiben mit dem Satz nur, dass da, wo wir es endlich geschnallt haben, weil jetzt wirklich nichts mehr geht, wir dann bereit sind, auf Gott zu hören. Uns kommt es vor wie Gottes Anfang. Aber Gott hat es wahrscheinlich schon tausendfach bei uns probiert. Und das finde ich ganz wichtig, dass wir uns in diese Perspektive hineinbegeben und sagen, egal wie wir vom Naturell her sind, egal wie wir geprägt sind, Gottes Führung fordert Stille. Der Weg ins Gebet braucht es, dass wir alles von ihm erwarten und dass wir wirklich wissen, dass es jetzt nichts Kostbareres geben kann, als dass er zu mir und mit mir redet. Wenn ich das einigermaßen in der Bibel richtig verstanden habe, dann glaube ich, dass das, was die Bibel erfüllt sein mit dem Heiligen Geist nennt und vom Geist Gottes her leben, ganz, ganz eng damit verbunden ist. Also das Gebet, das sozusagen aus der Kraft des Geistes gebetet wird, hat mit dem hörenden Gebet, mit dem gehörenden Gebet, mit dem horchenden Gebet, mit der Stille ganz, ganz viel zu tun. Wenn wir über das Beten sprechen, reden wir über das Hören und über das Gehören und wir reden über den Geist Gottes. Und ich möchte euch zwei Personen aus dem Neuen Testament vorstellen, bei denen das so deutlich wird, wie Beten und Führung engstens miteinander verbunden sind. Einer meiner Lieblingsfiguren im Neuen Testament hat schon den Namen, dessen Namen ist Programm. Simeon, Lukas 2, der Hörende. Simeon war ein alter Mann. Und irgendwann hat der Geist Gottes ihm gesagt, er würde nicht sterben, bevor er den Trost Israel sieht. Und jetzt hat Simeon auf diesen Tag gewartet. Er hat gewartet und gewartet, bis endlich der Trost Israels kommt. Und eines Tages, und es ist was Besonderes im Übergang von Altem und Neuen Testament, heißt es, also der Geist Gottes war auf ihm, heißt es ihn, dass er auf Anraten des Geistes in den Tempel ging. Also er wäre normalerweise jetzt gar nicht in den Tempel gegangen. Es war nicht die Zeit dazu. Aber Simeon war ein so hörender Mensch, der Name ist Programm, dass der Geist Gottes ihm sagen kann, dass Simeon, du gehst jetzt in den Tempel. Und dann geht dieser Simeon in den Tempel, wartet auf den Trost Israels, vielleicht in der damaligen Zeit auf einen Ritter in strahlender Rüstung, der die Römer vertreibt oder sogar eine ganze Heeresmannschaft, irgendwas Großes, Mächtiges. Und in diesem Tempel voller Gewusel, voller Menschen laufen Maria und Josef mit einem kleinen Kind, das vielleicht in dem Moment sogar die Windel voll hatte. Und Simeon nimmt das Kind auf die Arme, lobt Gott und sagt, nun kann ich in Frieden fahren, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Das ist doch unglaublich, oder? Ist das nicht toll, dass Simeon so ein Mensch war, dass wir heute von ihm wissen? Weil Gott sozusagen kleine Simeons aus uns machen möchte, Menschen, die hören, die gehören, die horchen, die die Stille haben, die auf den Geist hören und die deshalb von Gott geführt dahin gehen, wo Gott sie haben will und die dann das vollkommen außerhalb ihrer eigenen Perspektive liegende als Lobpreis Gottes annehmen. Ich bin sicher, wenn man Simeon ein paar Optionen gegeben hätte, wie er den Trost Israels gerne sehen würde, er wäre nicht auf die Idee gekommen, dass es ein kleines Baby in Windeln ist. Aber Simeon war frei. Simeon hat Gott so gehört, dass Gott wirklich Gott sein konnte. Simeon hat nicht von Gott erwartet, dass er es so macht, wie er es machen würde. Ja, das ist ja manchmal wirklich das Traurige dabei, was ich bei mir selbst entdecke. Ich weiß, ich bin ein endlicher, fehlbarer Mensch, aber so oft gehe ich davon aus, dass ich ganz genau weiß, wie Gott das jetzt machen muss, dass es richtig wird. Hallo? Ich weiß, was Gott machen muss, damit es richtig wird? Ist es nicht oft so, wenn es um irgendwas in der Gemeinde geht oder wenn es um wir denken, wir wissen es und so muss es sein. Und bei Simeon kann ich lernen, der Geist führt und der Geist, wenn er führt, macht mich frei, dass ich das Wirken Gottes so annehme, wie er führen will. Und ich wünsche uns, dass wir Simeons werden, wenn wir beten. Da stimmt dann der Titel, mit Offenheit beten, weil wir hören und gehören. Und dasselbe lässt sich ein paar Seiten später nochmal feststellen, in der Apostelgeschichte, auch so eine dolle Lieblingsgeschichte von mir. Nicht wahr? Da muss ich auch mal klar machen, wie das oftmals mit unserer begrenzten Perspektive ist. Also Jesus hat in Matthäus 28 die Jünger losgesandt. Er hat gesagt, geht hin in alle Welt. Und was haben die Jünger gemacht? Gemeinschaftspflege. Gegluckt in Jerusalem, war nicht rauszubringen aus der Stadt. Wenn es keine Verfolgung gegeben hätte, aufgrund dessen, dass es Ärger gab in der christlichen Gemeinde mit den Juden, würden vielleicht die Jünger heute noch in Jerusalem sitzen. Gott gebraucht eine Verfolgung, damit sein Wort rausgeht. Nicht, dass wir uns Verfolgung wünschen sollten, aber Gott geht oft Wege, auf deren Idee wären wir nie gekommen. Und weil die Gemeinde verfolgt wird, kommt Philippus nach Samaria. Ihr wisst, dass das ein ganz besonderes Verhältnis war mit den Juden. Und dort gründet Philippus eine blühende, eine große Gemeindearbeit. Evangelisation ist so wie nach Wilhelmsburg gehen oder so. Ja, also was, wo man es keiner erwartet hat, wo alles ganz anders ist und der Geist Gottes wirkt und eine Gemeinde entsteht und alles ist toll. Halleluja, Mensch, was gibt's hier Arbeit zu tun? Und der Geist Gottes sagt zu Philippus, Philippus, ich habe da eine Idee. Und Philippus sagt, ja, ich weiß auch, wir brauchen Hauskreise und Krabbelgruppen und Zweitgottesdienst und was weiß ich noch alles. Und der Geist sagt, Philippus, würdest du mal an die Straße gehen, die wüst und leer ist? Und Philippus geht. Ah, ich finde das so toll. Wenn man so als hauptamtlich unterwegs ist, weiß man, wie unsere Terminkalender uns oft dirigieren und wie wir überhaupt nicht die Chance hätten. Gott hätte gar nicht die Chance, mir zu sagen, was ich morgen machen soll. Mensch, Maja, wie bescheuert ist das denn? Und deshalb finde ich das so toll, dass ich an Philippus lernen kann, dass das Hören auf das Wort Gottes durch nichts zu ersetzen ist. Gott sagt zu Philippus, geh an die Straße, die hinabführt nach Gaza, die wüst und leer ist. Oh Gott, was ein Auftrag. Und Philippus geht. Apostelgeschichte 8. Und das war ja eine Handelsstraße, so wüst und leer war es da nicht. Da waren einige Wagen unterwegs. Ich weiß nicht, ob er sich den Wagen ausgesucht hätte mit dem dunkelhäutigen Kerl, mit den vielen Wachen außenrum. Und ich weiß auch nicht, ob es wirklich die strategisch günstigste Frage ist, wenn man so einem Leader begegnet, der liest und man als erstes mal so, um das Gespräch zu eröffnen, zu ihm sagt, verstehst du eigentlich, was du liest? Würde ich nicht unbedingt nachmachen. Ja? Aber in der Situation funktioniert es, weil er auf den Geist hört, weil der Geist ihn führt und weil der Kämmerer nicht sagt, hey, mach mich nicht so an, was glaubst denn du, natürlich verstehe ich, was ich lese, sondern weil er sagt, wie kann ich das verstehen, wenn es mir keiner erklärt? Genau das Richtige. An Philippus können wir lernen, dass Christen Menschen sind, die zur richtigen Zeit am richtigen Ort den richtigen Menschen das Richtige auf die richtige Art und Weise sagen. Ja, das probieren wir aus eigener Kraft. Viel Vergnügen dabei. Versteht ihr? Und manchmal, wenn wir dann in der Gemeinde sind und Gott bezeugen und ihm die Ehre geben, dann erzählen wir genau so Geschichten, wo wir da hinter die Kulisse schauen würden, könnten wir sagen, diese Geschichten sind erstanden, weil wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort den richtigen Menschen das Richtige auf die richtige Art und Weise gesagt haben. Und es war allein der Geist, der uns geführt hat. Gott will, dass wir hören. Das Entscheidende geschieht im Hören, im Horchen, im Gehören, in der Stille. Wenn wir uns wirklich öffnen für seinen Geist. Und ich wünsche euch, dass ihr das erlebt in eurem Weg mit Gott und dass die Frage des Gebets sozusagen von daher auch ihre Antwort findet, weil wir merken, der Geist Gottes ist mit uns unterwegs und leitet und lenkt uns. Und ich will wirklich für mich mitnehmen, immer wieder neu, sage ich mir das selbst. Ich will nicht sagen, Gott, ich weiß schon, was du von mir willst. Sondern ich will ein Mensch sein, der sagt, Gott, wenn du mir heute sagst, dass ich was vollkommen anderes machen soll, dann will ich es tun. Aber ich habe noch bei keinem einzigen Treffen von unterschiedlichen Gruppen, auch von Leitern in Deutschland gehört, dass irgendeiner gesagt hat, Leute, ich bin heute nicht da, weil der Geist Gottes mir gesagt hat, ich soll woanders sein. Also wir haben tolle Entschuldigungen, der Zug hat Verspätung, ich bin krank, mein Auto ist nicht angesprungen. Versteht ihr, aber warum erlebe ich das nie? Dass jemand nicht kommt, weil er sagt, ich kann heute nicht, Gottes Geist hat mir gesagt, ich muss an die Straße gehen, die Wüste und leer ist. Und er meinte damit nicht unsere Sitzung ausnahmsweise. Lasst uns hören. Wenn wir nicht verstehen, dass das Gebet zuallererst damit zu tun hat, dass wir auf Gott hören, dann versäumen wir Gott. Er hat das freiende Wort. Sein Wort schafft die Welt. Wir dürfen Kinder sein und alles zu ihm tragen. Nochmal, ich will das nicht klein machen. Hoffentlich hört ihr die nächsten Tage noch davon, dass ich wirklich Gott mein Herz ausschütten darf. Aber lasst uns um Gottes Willen das Hören nicht vergessen. Und das Tolle ist, wenn wir so auf Gott hören, wenn wir gotthörig sind, können wir frei sein vor den Menschen. Da sei mir doch als Mann der Reformation das nochmal gestattet. Das war das Besondere an Martin Luther. Man kann über vieles bei ihm streiten. Aber eines kann man von ihm lernen. Weil er auf Gott gehört hat, stand er aufrecht vor den Menschen. Und das wünsche ich mir, dass wir diese Kombination entdecken. Die hat nichts mit Frechheit zu tun oder mit arrogantem Auftreten oder mit Missachtung von weltlichen Gegebenheiten, sondern die hat was damit zu tun, dass wir, weil wir auf Gott hören, von ihm Gesandte sind und deshalb auch gerade stehen können. Die Freiheit der Kinder Gottes, die uns bindet an Gott selbst, macht uns frei gegenüber den Menschen. Und deshalb ist dieses Hören auf Gott ein zutiefst humanes Hören. Ich glaube, dass wir Menschen dazu geschaffen sind, dass wir so hören. Ich glaube, dass das Menschsein gar nicht funktioniert, wenn wir nicht auf Gott hören. Ich glaube, dass es zutiefst inhuman ist, ohne Hören auf Gott. Unser Menschsein ist erst vollständig, wenn wir die Stimme Gottes in unserem Leben immer wieder hören. Und wir als Christenmenschen, wir dürfen darin Mutmacher für andere sein, Schallverstärker, Tonverstärker, Übersetzer. Aber dazu muss das Wort Gottes bei uns selbst ankommen. Und wenn das bei euch genauso kompliziert ist wie bei mir, dann ist die Schwachheit, die wir manchmal dem Christentum in Deutschland abspüren, auch darin begründet, dass wir nicht hören und Gott nicht mit uns reden kann. Und deshalb glaube ich, dass wir immer wieder ernsthaft vom Herzen her Buße tun müssen dafür. Und sagen, Gott, ich will jetzt wirklich auf dich hören. Ich halte jetzt mal den Mund und ich sage dir jetzt nicht, was du machen sollst, sondern ich bin jetzt da, ich komme jetzt in deine Arme und jetzt rede du und sag du das Wort, das nur du sagen kannst und verändere du die Situation, in der ich lebe. Und Gott hat versprochen, dass er es tut. Beim 80. Geburtstag einer älteren Dame ist auch ein berühmter Schauspieler eingeladen. Und die Leute bitten ihn, klassische Texte zu zitieren. Und er, Macbeth, Shakespeare und Romeo und Julia. Und er zitiert und die Leute sind hellauf begeistert, wie toll er das Ganze vorträgt. Und irgendwann fragt er dann die Hausherrin und das Geburtstagskind, gnädige Dame, darf ich denn für Sie auch was vortragen? Und die Dame, die liebt den 23. Psalm. Und sagt zu ihm, würden Sie mir den 23. Psalm vortragen? Er bekommt den Text, schaut kurz drauf und dann trägt er den 23. Psalm vor. Der Herr ist mein Hirte. Er macht das richtig klasse, toll, rhetorisch. Und als er fertig ist, brandet großer Applaus auf. So haben die Leute noch nie den 23. Psalm gehört. Er wird ein bisschen übermütig und sagt zu der Gastgeberin, gnädige Frau, jetzt habe ich Ihnen den 23. Psalm vorgetragen, wollen Sie es vielleicht auch mal tun? Die Frau zögert kurz und dann fängt sie an. Der Herr ist mein Hirte. Ohne dass sie einen Text braucht, spricht sie den ganzen Psalm. Als sie fertig ist, klatscht niemand, es ist still, total still, tiefe Ergriffenheit über den Menschen. Und dann sagt der Künstler, gnädige Frau, ich darf wohl sagen, ich kenne den Psalm. Aber Sie kennen den Hirten. Lasst uns den Hirten kennen. Ich wollte eh aufhören. Danke. Amen.